Die südkoreanische Internetzeitung Saram Ilbo vom 3. Juni brachte einen Beitrag mit dem Titel Han Min-gu und die Erfindung des Untergangs des Schiffes Jeonan. Im Beitrag wurde unterstrichen, der Verteidigungsminister Han Min-gu, der damals Vorsitzender des Gesamthauptstabes gewesen sei, habe darauf hingewiesen, den Bericht über den Unfall vom Schiff Jeonan an mehr als 40 Stellen zu korrigieren. Darunter habe es auch die Inhalte in Bezug auf den Norden gegeben.